Dies sind die Worte von Jeremia. Er war der Sohn von Hilkia. Jeremia war ein Priester und wohnte in Anatot im Land Benjamin. Zweiter Gott sprach zu Jeremia. Das war in der Zeit von König Josia. Josia war der Sohn von Amon und König von Juda. Es war im 13. Jahr seiner Herrschaft. Dritter Gott sprach auch in den Tagen von König Joachim. Joachim war der Sohn von Josia. Dann sprach Gott bis zum 11. Jahr von König Zedekia. Zedekia war auch ein Sohn von Josia. Danach wurde Jerusalem im 5. Monat weggeführt. Vierter, das Wort von Gott kam zu mir. Gott sagte dann zu mir, Fünfter, ich kannte dich, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich schon im Bauch deiner Mutter ausgewählt. Ich habe dich zu einem Propheten für alle Völker gemacht. Sechster, ich sagte, ach, Herr Gott. Ich kann nicht gut sprechen. Ich bin noch sehr jung. Siebter Gott aber sagte zu mir, sag nicht, ich bin zu jung. Du sollst zu allen Menschen gehen, zu denen ich dich schicke. Du sollst alles sagen, was ich dir befehle. Achter, hab keine Angst vor ihnen. Ich bin bei dir und werde dich retten. Das sagt Gott. Neunter, dann streckte Gott seine Hand aus. Er berührte meinen Mund damit. Zehnter Gott sagte zu mir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Heute mache ich dich wichtig für Völker und Königreiche. Du sollst Dinge zerstören und niederreißen. Du sollst auch Dinge bauen und pflanzen. Elfter, das Wort von Gott kam wieder zu mir. Gott fragte, was siehst du, Jeremia? Ich antwortete, ich sehe einen Mandelzweig. Zwölfter Gott sagte zu mir, du hast es richtig gesehen. Ich achte auf mein Wort. Ich werde es wahr machen. 13. Das Wort von Gott kam ein zweites Mal zu mir. Gott fragte, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe einen kochenden Topf. Er zeigt von Norden zu uns. 14. Gott sagte zu mir, aus dem Norden kommt großes Unglück. Es wird über alle Menschen im Land kommen. 15. Ich werde alle Völker aus den Königreichen im Norden rufen. Das sagt Gott. Sie werden kommen. Jeder wird seinen Thron vor die Tore Jerusalems stellen. Sie werden gegen die Mauern und alle Städte Judas kämpfen. 16. Ich werde sie für ihre schlechten Taten bestrafen. Sie haben mich verlassen. Sie haben anderen Göttern Opfer gebracht. Sie haben sich vor Götzenbildern verbeugt. 17. Du aber, mach dich bereit. Steh auf und sag ihnen alles, was ich dir befehle. Hab keine Angst vor ihnen. Sonst mache ich dich ängstlich vor ihnen. 18. Ich mache dich heute stark. Du wirst wie eine feste Stadt sein. Du wirst wie eine eiserne Säule sein. Du wirst wie eine bronzene Mauer sein. Das gilt für das ganze Land, für die Könige von Juda, ihre Beamten, ihre Priester und alle Menschen im Land. 19. Wenn sie gegen dich kämpfen, werden sie dich nicht besiegen. Denn ich bin bei dir. Ich werde dich retten. Das sagt Gott.